Grammy wird mich umbringen. Er hat es wieder versucht. Schnell, bevor er uns entkommt. Mach uns nichts vor, Tammy. Keiner kann so laut schnarchen. Er kann es aber. Was ist los? Ich hab ganz fest geschlafen. Dann erzähl uns, was du geträumt hast. Na los! Tammy, ich weiß, dass du dir was zu naschen klauen wolltest. Oh nein, Grammy, ganz bestimmt nicht. Ich schwör's dir. Jetzt hör mal zu, Tammy. Das passiert in der letzten Zeit ein wenig zu häufig. Deshalb haben wir auch die Alarmanlage angelegt, damit du nicht immer so viel isst. Aber ich hatte so einen Hunger. Du wärst zu fett? Das ist nicht wahr. Ich habe nur große Knochen. Ja, und sie werden immer größer. Schau dir deine Kleider an. Sie platzen schon. Wir werden dich jetzt auf Diät setzen. Ich brauche keine Diät, bestimmt nicht. Was hast du gesagt? Währenddessen hat Herzog Ickzorn auf Schloss Dreckmoor ganz andere Probleme. Hört zu, ihr Oberschlauen. Ich möchte euch heute nur eine winzige Frage stellen. Warum gehört Schloss Dalby nicht schon längst mir? Ich hätte großartige Ideen und keiner außer mir ist so geeignet, ein großer Führer zu sein. Ich will eine Antwort. Eine Antwort? Frag das Orakel. Orakel? Was ist denn das schon wieder für ein abergläubischer Unsinn? Wollt ihr mir das mal sagen? Ihr Ungeheuer befragen das Orakel schon seit Hunderten von Jahren, euer durchlauchtester Herzog. Stellt ihm einfach eine Frage und ihr werdet sehen, dass sie sofort beantwortet wird. Wenn das so gut funktioniert, warum habt ihr es dann nicht befragt? Leider hatten wir keine gute Frage. Nun, an Fragen wird es mir nicht mangeln. Wir werden sofort morgen vor Sonnenaufgang aufbrechen. Morgen vor Sonnenaufgang. Gut. Diät hin, Diät her. Tammy denkt gar nicht daran, seine Nascherei aufzugeben. Doch er hat die Rechnung ohne die anderen Gummibären gemacht. Und so findet er in einem seiner Verstecke, statt der Kekse, einen Zettel. Die Plätzchen waren sehr gut. Leider machst du ja deine Diät. Liebe Grüße, Sunny und Cubby. So ein Mist, verdammt. Oh, das hätte ich nicht sagen dürfen. Wir haben alle deine Geheimvorräte gefunden. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ich weiß, wie dir jetzt zumute sein muss, Tammy. Ja, sogar unsere großen Vorfahren haben immer sehr gerne gegessen. Ja? Ja, sicher. Warum siehst du dir nicht die Tunnelkarten an? Überall gibt es da Küchen mit Vorratskammern. Toll. Und die Alten haben auch sehr genau gewusst, wie wichtig es ist, seinen Appetit unter Kontrolle halten zu können. Wo willst du denn jetzt hin? Och, ich will ein bisschen Geschichtsforschung betreiben. Geschichtsforschung? Tammy? Dahinter steckt doch etwas anderes. Tammy läuft in die Vorratskammern, die tief unter der Erde in einer Höhle liegen. Zur gleichen Zeit nähern sich Herzog Ickzorn und seine Männer von außen einer ähnlichen Höhle. Oder ist es dieselbe? Also, was müssen wir jetzt tun? Wir sollten ihm vielleicht zuerst Geschenke anbieten. Also bitte, dann tu es! Und jetzt? Oh, großes, allwissendes Orakel, wir rufen dich an. Erlaube mir, dass ich dir meinen großen und hochgeschätzten Herrn vorstelle. Es gibt keinen freundlicheren Menschen außer ihm. Er beschützt alle unsere lieben Ungeheuer und ist der unumschränkte Herrscher von Dreckmoor. Da ist er. Herzog Ickzorn. Gegrüßt, heißt du, ehrwürdiges Orakel? Nimm meine Gaben entgegen und gib mir eine Antwort auf meine Frage. Hier spricht das große Orakel zu euch. Ihr könnt mich ruhig bei meinem Spitznamen nennen, Sir. Was wollt ihr also wissen? Ich hoffe, dass ihr mir verzeiht, großes Orakel. Aber darf ich eure Großartigkeit erinnern, dass ihr meine Gedanken erraten müsstet, falls ihr wirklich das große Orakel seid? Aber sicher, ihr wollt das Schloss Dunwin erobern. Oh, unglaublich. Aber jetzt müsst ihr mir noch verraten, wie ich diesen Plan verwirklichen will, Sir. Klar, ihr möchtet den Zaubersaft der Gummibären trinken und so stark wie 100 Mann werden. Na sowas. Keiner weiß von den Gummibären und schon gar nicht von ihrem Saft. Oh, Meister, nehmt meine Opfergaben und gebt das Geheimnis preis. Wir haben dieses Jahr ein Schaltjahr und da müssen Sie leider hüpfen, wenn ich Ihnen einen Gefallen tun soll. Was? Nicht so, meine Herrlichkeit. Leider sagen die Sterne, dass es kein Glück bringt, wenn Sie ohne Kopfbedeckung rumlaufen. Das ist demütigend. Aber ich muss es tun. Können Sie es mir jetzt sagen, großer Meister? In Ordnung. Und jetzt die Hauptzutaten. Ihr müsst mir alle Gummibären bringen, die ihr und eure Freunde bis Mittag pflücken könnt. Ich werde tun, was Sie verlangen, großes Orakel. Oh, leider habe ich noch eine Kleinigkeit vergessen. Das wäre? Frag nicht, wenn Sie unsere schönen, sauberen Bilder mit Ihren schmutzigen Stiefeln verunreinigen. Ziehen Sie sie aus und lassen Sie sie hier. Aber... meine Füße! Nicht Füße, Stiefel! Halt, ich tu's ja schon! Und bitte keine grünen Beeren! Mir nach, Männer! Au! Oh. Folgt ihm! Folgt ihm! Ich glaube, diese Diät wird mir gefallen. Und so machen sich Herzog Ickzorn und seine Ritter auf, um Gummibären zu sammeln. Dabei werden sie von Kabi und seinen Freunden beobachtet. Zu Hause erzählt Kabi atemlos, was sie gesehen haben. Dann haben sie angefangen, wie verrückt Bären zu sammeln. Wozu brauchen die sie alle? Wer weiß, warum die Ungeheuer überhaupt was brauchen. Jedenfalls waren sie weg, als ich vorhin nachgeschaut habe. Sie waren weg? Ja, Gott sei Dank sind sie jetzt los. Tammy, willst du denn deinen Nachtisch nicht? Oh nein, vielen Dank, Grammy. Eine Diät ist eine Diät. Du verzichtest auf deinen Nachtisch? Tammy, wo rennst du hin? Och, ich hab gedacht, dass mir ein wenig Laufen gut tut. Du willst laufen? Ja, und wartet nicht mit dem Abendessen auf mich. Und so schnell er kann, läuft Tammy wieder zur Höhle des Orakels. Bei dem Gedanken an seine Gummibären läuft ihm das Wasser im Mund zusammen. Er ist wach. Das Orakel spricht zu euch. Wie ich sehe, habt ihr die Gummibären. Ja, wir haben alle gebracht. Und jetzt verratet mir endlich das große Geheimnis. Darauf könnt ihr euch verlassen. Die nächste Zutat ist... Nächste Zutat? Richtig. Und die ist sehr wichtig. Na gut, Sir, wenn Sie meinen, was soll ich tun? Wir brauchen Federn von einem jungen Schnarchtier. Aber die wohnen ja ganz oben auf dem Schreckensberg. Ja, genau die meine ich. Und ich brauche sie bis heute Nachmittag. Großer Meister, wir sind schon unterwegs. Einen Augenblick! Welche Schnarchtiere meint er? Die mit Borsten oder die mit Federn? Das weiß ich auch nicht, Euer Fürstlichkeit. Tja, dann ist es wohl besser, wenn wir zurückgehen. Männer, zurück zum Orakel! Darf ich fragen, was hier vorgeht? Die Federn? Bringt mir den Bären her! Das war also alles nur ein billiger Gummibär-Trick. Na schön, Dicker. Dann wollen wir mal sehen, wie hoch du hüpfen kannst, wenn ich dich von meinen Zinnen herunterwerfe. Doch jetzt mischt sich Zammy ein. Er war Tammy gefolgt und hat den ganzen Schwindel miterlebt. Jetzt spielt er Orakel. Bei der Gelegenheit kann er Tammy gleich einen Denkzettel verpassen. Lasst ihn gehen! Was glaubst du, wenn du vor dir hast? Das ist doch nur wieder ein Gummibär-Trick. Den kaufe ich dir diesmal nicht ab. Lass ihn gehen! Da musst du mich schon zwingen, du Steingesicht! Wartet auf mich, ihr Feiglinge! Jetzt zu dir, du Dickwams! Du wirst jetzt alle Gaben aufessen! Es tut mir so leid, Herr Orakel. Können Sie mir noch mal verzeihen? Ich verspreche, dass ich nie wieder was essen werde. Hast du gesagt, du versprichst es? Ja, Herr Orakel, das habe ich gesagt. Ich verspreche es. Oh, das wollten wir nur hören. Tommy, das hast du großartig gemacht. Dann können wir ja alle wieder nach Hause gehen. Ja, ich habe ja noch nicht meinen Nachtisch gegessen. Schon zu, Treib Käse hoch. Du bist viel zu schwach, um Soldat des Königs zu werden. Ich werde Ritter, das wirst du schon sehen. Langsam, Anwin. Er ist doch jünger als du. Na und? Schau da oben die Prinzessin. Du bist nichts weiter als ein kleiner, mieser Schwätzer. Und aus dir wird nie etwas werden. Und ab! Auf. Mein unvermeidlicher Sieg wurde durch Sie erst ermöglicht, holde Prinzessin. Geben Sie mir ein Zeichen Ihrer Gunst. Ich werde nie ein Ritter werden. Ich bin zu klein und zu jung und zu schwach. Bedrückt schleicht sich Kevin davon. Wer könnte ihm jetzt noch helfen? Ja, richtig. Natürlich Freunde. Die Gummibären. Holla. Pass doch auf, du Dummkopf! Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf. Zu den Waffen! Zu den Waffen! Wir werden angegriffen! Oh. Ich gebe sie zurück! Sei vorsichtig, Kapi. Sie sind vielleicht stärker als du. Das ist Kevin! Ist was passiert, Kevin? Oh, du bist es, Sunny. Oh, ob was passiert ist? Nein, nichts ist passiert. Das glaubst du doch selber nicht. Na komm schon, du kannst es uns ruhig erzählen. Ja, das kannst du und wir können sehr gut zuhören. Ach, es ist wegen dem blöden Anwin. Er hat mich vor der Prinzessin lächerlich gemacht und gesagt, dass ich schwach bin. Aber das Schlimmste dabei ist, dass er recht hat. So ein Unsinn. Dieser Anwin ist doch nur ein riesiger Angeber. Hey, du brauchst ihn doch nur zusammenzuschlagen und ihn zu zerschmettern. Ha! Ich finde, man sollte ihn ganz einfach nicht beachten. Ich möchte ihm am allerliebsten mit der Nudelrolle eins überziehen. Lecker Nudel. Hm. Zusammenschlagen ist immer noch das Beste. Aus dem Weg gehen ist besser. Ich nehme das hier. Streitet euch nicht. Wollen wir essen gehen? Bitte, meine lieben Freunde, bitte. Hört auf. Dadurch kommen wir doch nicht weiter. Hat denn keiner von euch eine vernünftige Lösung? Wie wär's mit Gummibärsaft? Das ist eine großartige Idee. Nein, nein, nein. Gummibärsaft darf nicht aus egoistischen Motiven angewandt werden. Wenn du ein Ritter werden willst, dann gibt es für dich nur eins, üben und trainieren. Ja, ich glaube, du hast recht. Du wirst es sicher schaffen, Kevin. Nur mit Übung. Ja, ja, ja. Und jetzt lass uns wieder an die Arbeit gehen. Vielleicht steht im großen Buch der Gummibären für dich ein Rat. Komm! Hey, schau mal, was das ist, Kabi. Ein Zauberstein. In den Höhlen, die tief im Schatten versteckt liegen, befindet sich ein großer Smaragd. Wenn du diesen Zauberstein berührst, kannst du dir etwas wünschen. Ich könnte mir wünschen, dass ich genauso groß wie Anwin bin. Hm? Und so machen sie sich auf den Weg, um den Zauberstein zu suchen. Kabi, da ist der Eingang von der Höhle, die im Schatten liegt. Da geht's vielleicht zum Zauberstein. Hallo! Weg mit euch! Ich glaube, es ist unmöglich, an einem solchen Ort einen Smaragd zu finden. Nur ruhig bleiben, schau mal darauf! Und da liegt er, funkelnd, hoch oben, auf der Spitze eines Felsens, mitten in der Höhle. Gib mir das Seil, Kabi. Ich muss jetzt wissen, wie groß ich sein möchte. Wie wär's mit der Größe eines... Ein Riese! Nein, das ist mir zu groß, Kabi. Oh nein, ein Riese! Lass uns abhauen! Sieh an! Du wolltest ja einen Wunsch stellen. Du wirst dir wünschen, nie hergekommen zu sein. Oh. Ah. Oh. Schau mal da, Kevin. Da können wir raus. Ihr wolltet fliehen. Hm? Vorsicht! Ich werde euch zeigen, was ich mit Eindringlingen mache. Kommt sofort zurück! Oh Gott, du feiner Kerl! Früher oder später werdet ihr schon da rauskommen. Ich kann genauso lange warten wie ihr. Ich bin schon seit mehr als 100 Jahren hier. In 100 Jahren bin ich zu alt, um Ritter zu werden. Da musst du ihn eben jetzt fertig machen. Schon, aber wie? Damit! Hier, die ist für dich. Gummibärsaft, toll! Damit werde ich den Riesen besiegen können. So, jetzt werden wir ja sehen, wer hier ein Schwätzer ist. Verpasse meine von mir! Du kommst gerade rechtzeitig, um dich in meinen Eintopf zu tun. Lass uns gehen, oder ich muss Gewalt anwenden. Gewalt anwenden? Du? Ich liebe deinen Galgenhumor, du Winzling. Nenn mich ja nie wieder Winzling. Yippie! Gib's ihm, Kevin! Was ist? Lässt du uns jetzt gehen, oder? Oh. Jetzt werde ich dich wie eine Fliege zerdrücken! Kami, Hilfe! So stark bist du gar nicht! Zeig mal, was du kannst! Danke, Kabi. Ich brauch gar nicht stark zu sein, um ihn fertig zu machen. Nur schnell, wie du. Richtig. Zeig's ihm, los. Hey, fang mich doch. Nein, nein, nein, nein, nein. Komm schon, du brutaler Kerl. Na los. Gleich hab ich dich. Oh nein! Jetzt habe ich dich, du Nervensäge! Hilf mir, Kevin! Ja, komm her, hilf ihm, Kevin! Du Flieger! Ich kann dich nur retten, wenn ich mir wünsche, genauso groß wie er zu sein! So, du möchtest also größer sein! Genauso bin ich in diese Situation geraten! Ich war mal genauso klein wie du! Damals hat man mich gehänselt und ausgelacht! So wie du hierher gekommen, um meinen Wunsch auszusprechen. Ich hab mir gewünscht, größer zu sein. Und schau mich jetzt an. Meine Größe erschreckt jeden so sehr, dass ich ganz allein hier leben muss. Dann mach schon, sprich deinen Wunsch aus, du kleiner Schwätzer. Es wird sowieso dein letzter sein. Mit Kraft und Schnelligkeit haben wir nichts erreicht. Jetzt können wir nur noch die Größe ändern. Nein, Kevin, tu's nicht. Du wirst dann genauso wie er sein. Ich möchte, dass der Riese so groß wird wie ich. Hey, ich bin wieder normal. Du hast es geschafft, Kevin. Du hast gewonnen. Ja, ich habe herausgefunden, dass die Größe das Problem auch nicht löst. Nein, Klugheit hat's gelöst. Es tut mir leid, dass ich auf dich losgegangen bin. Das war Gewohnheitssache. Das ist schon in Ordnung. Aber wir wollen jetzt lieber verschwinden. Oh je, wir werden nirgendwo mehr hingehen. Den Stein konnte nur ein Riese wieder wegbringen. Sieh mich nicht dabei an. Hey, ich hab's. Wir wünschen einfach den Stein weg. Du gehabt? Aber du hast noch einen. Ja, du hast recht. Ich wünsche, dass der blöde alte Felsen sofort verschwindet. Lass die Hände nicht einstürzen. Wir müssen laufen, schnell. Der letzte Wunsch, der dem Zauberstein gestellt werden konnte. Das macht gar nichts. Ich hätte mir nur gewünscht, dass ihr ein bisschen früher gekommen wärt. Also, vielen Dank nochmal. Winzling. Junge, ich werde mir nie wieder wünschen, groß zu sein. Ich auch nicht. Naja, vielleicht ein bisschen größer. Du musst mir nur sagen, wenn du genug hast, du Gartenzwerg. Zeig's ihm, Kevin, du kannst ihn schlagen. Du Grashüpfer, komm raus und kämpfe wie ein Mann. Du mieser, kleiner Winzling. En garde! Das hast du sehr gut gemacht, Kevin. Du wirst sicher ein würdiger Ritter werden, Sir Kevin. Danke, my lady. Prinzessin Kala gesehen. Prinzessin, wo sind Sie? Sie ist wieder nicht zum Unterricht gegangen. Ihre Lehrer sind verärgert und ihr Vater wütend. Prinzessin, wo sind Sie? Hier oben wird mich keiner finden. Oh, hier oben fühle ich mich frei. Ich glaube, ich werde den ganzen Tag hier bleiben. Oh. Kala, was machst du denn da draußen? Du hättest fallen können. Ich fall nicht darunter. Ich bin sehr oft da draußen. Eine Prinzessin hat eine große Verantwortung. Sie muss ihrem Volk immer mit gutem Beispiel vorangehen. Ach, Vater, manchmal hasse ich es, eine Prinzessin zu sein. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich darf nie richtig lustig sein. Ich weiß, dass es manchmal schwer für dich ist. Und ich habe auch keine Freunde, mit denen ich spielen kann. Ich wäre glücklicher, wenn ich eine Bäuerin wäre. Genug jetzt, Kala. Ich bin eine Gefangene in dem alten Schloss. Ich habe gesagt, dass das reicht. Du gehst jetzt sofort auf dein Zimmer. Ich geh schon. Du kriegst nichts zu essen. Auch bei den Gummibären gibt es zurzeit jemanden, der sehr unzufrieden ist mit seinem Schicksal. Was denken die eigentlich, wer ich bin? Ich muss ja alles machen. Nee, Granny möchte, dass du sofort dein Bett machst. Ich hab ja noch nicht mal das hier fertig gemacht. Ich bin wohl die Einzige, die hier was tut. Sunny, was bedrückt dich? Alles bedrückt mich. Ach komm, Sunny, ich bin sicher, dass das nicht stimmt. Ich habe keine Freunde in meinem Alter. Ich würde liebend gern mein Leben ändern. Ändern? Komm mit mir. Ich weiß, es muss hier stehen. Ich hab's vor ein paar Tagen noch gesehen. Gamit, Amuns, Tramik, Hamut, Schalle! Da! Was ist das? Im Buch steht ein Hut, der verwandeln kann. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich glaube, der passt sehr gut zu deiner Kleidung. Ja! Sehr gut, danke. Hey, pass auf. Toll. Was hast du denn da? Das ist ein Hut. Der ist leicht hässlich. Sammy hat ihn mir besorgt, um mich aufzumuntern. Oh nein. Mit dem Hut sehe ich Grammy in. Grammy, das muss am Hut liegen. Oh, jetzt weiß ich, warum er der Hut, der verwandeln kann, heißt. Wie wär's damit? Graffy Gummy! Was ist das hier für ein neumodisches Zeug? So was haben die alten Gummibären nie benutzt. Grammy Gummy! Na, du Halodri! Du hast ja heute noch nicht deine Ambrosia-Kekse gehabt. Hör auf! Grammy Gummy! Oh, du meine Güte, oh, da muss ich gleich in meinem großen Buch nachsehen. Großen Buch. Ich weiß auch noch was. Prinzessin Kala. Toll. Du bist vielleicht groß. Viele Diener, schöne Kleider, Eleganz. Was redest denn du da für einen Unsinn? Komm mit. Ich möchte jetzt mal wissen, was es heißt, eine Prinzessin zu sein. Unterdessen brütet Herzog Ickzorn mal wieder eine Gemeinheit aus. Ich bin der Meinung, dass ich ein Genie bin, aber diesmal habe ich mich selbst übertroffen. Haus hoch übertroffen, euer Herzoglichkeit. Wartet hier auf uns. Wir werden bald mit unserem kleinen Gast zurück sein. Was für ein kleiner Gast? Denk mal ein bisschen nach, du Holzkopf. Warum sind wir hier? Wir wollen Prinzessin Kala entführen. Richtig. Du hast es erraten, du Puddinggehirn. Komm mit, Todwart. Hey, schau doch, wo du hingehst. Oh, Prinzessin, was machen Sie hier? Psst. Ich laufe von zu Hause weg. Das können Sie doch nicht machen. Königliche Hoheit. Ach, ich hab die Nase voll. Ich möchte ab heute nur noch Bäuerin sein. Und du sollst mir dabei helfen. Königliche Hoheit, ich habe andere Verpflichtungen. Deine Verpflichtung ist, mir beizubringen, wie ich eine Bäuerin werde. Und das ist ein königlicher Befehl. Und jetzt nimmt das Schicksal seinen Lauf. Während Kevin mit der richtigen Kala unterwegs ist, läuft Sunny in Gestalt der Prinzessin zum Schloss Dunwin, wo Kala wohnt. Kabi begleitet sie. Sunny hat ihm sein Mäntelchen ausgezogen und tut so, als wäre er ihr Stofftier. Prinzessin, ist etwas nicht in Ordnung? Oh nein, ich möchte einfach reingehen. Darf ich das? Aber sicher doch, königliche Hoheit. Es ist doch Ihr Hof. Oh, an sowas könnte ich mich direkt gewöhnen. Lauf, Kevin, da ist ein Wolf. Nein, das ist ein Hund. Er will mich mit seinen Zähnen zerreißen. Es ist doch nur ein kleiner Hund, ein Babyhund.